BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Tatjana schreibt keinen Brief an Onegin. Sie sitzt im Gras und streicht jene Stellen in ihrem Buch an, die am besten zu ihren verwirrten Gefühlen passen. Schließlich reißt sie die Seiten heraus und faltet sie zusammen, überreicht sie ihrer Amme Filipjewna, damit diese sie zu Onegin bringt. Die in jeder Hinsicht großartige Asmik Grigorian tritt immer wieder aus dem scharfen Lichtkegel heraus, wird unsichtbar in der tiefen Dunkelheit der Nacht. Sie muss ihre Gedanken erst fokussieren, bevor sie wieder ins Licht tritt und sich ein Herz fasst, um Onegin ihre Liebe zu gestehen. Der Bariton Günther Papendell ist der arrogant-erotische Schnösel, der ihr in der nächsten Szene kühl mitteilen wird, dass er nicht an ihr interessiert ist. In der letzten Szene der Oper wird Tatjana sich an ihm rächen, wird ihn mit denselben Gesten abblitzen lassen. Beides macht die Figuren nicht unbedingt sympathisch, lädt nicht zur kritiklosen Identifikation ein. Der Regisseur Barry Kosky hat offenbar auch den zugrunde liegenden Versroman Puschkins gründlich gelesen, der seine Figuren viel ironischer behandelt, viel gnadenloser seziert als Peter Tschaikowski in seiner Oper. Barry Kosky verdichtet die Handlung, zieht das eigentlich über einen längeren Zeitraum dauernde Geschehen zusammen. Die Oper beginnt zwar im Spätsommer, aus Tatjanas Namenstag im Winter und dem anschließenden Duell im Schnee macht Kosky jedoch eine ziemlich ausgelassene Sommernacht mit darauffolgendem Kater. Dafür hat ihm Rebecca Ringst eine hügelige Wiese mit umgebendem Wäldchen gebaut. Frank Evin sorgt virtuos für die wechselnden Lichtstimmungen. Auch wenn die Kostüme von Klaus Bruns das zaristische Russland nahelegen, können Puristen einwenden, dass Kosky die gesellschaftlichen Bedingungen eines Duells oder der soziale Ort der Gutsbevölkerung nicht sonderlich interessieren. Aber wie genau Kosky in die Abgründe aller Beteiligten schaut, ist bewundernswert. Fürst Gremin verschwindet während seiner Arie komplett aus dem Blick. Es geht nur noch darum, wie Tatjana und Onegin seine Liebesbeschwörung hören, nämlich als Erinnerung an die Tage, in denen ihr Glück so nah war, sie es aber nicht fassen konnten. Onegin nähert sich ihr zärtlich, sie verfällt für einen Moment in die alten Gesten, aber beide können nicht zurück in die Zeit vor dem verhängnisvollen Duell. Der scheidende Generalmusikdirektor Henrik Nanaschi ist nicht ganz auf der Höhe dieser minutiös gearbeiteten Inszenierung. Allzu gleichförmig zieht die Musik dahin. Gut gespielt vom Orchester, aufmerksam den Sängern gegenüber, aber ohne die wünschenswerte rhythmische Schärfe in den Tänzen, ohne die brennende Sehnsucht in den lyrischen Passagen. Auch gesanglich lässt sich zu Günther Papendells Onegin, Aleš Brissens, Lenski und vor allem Alexei Antonovs Gremin einiges anmerken, aber all das fällt letztlich nicht ins Gewicht bei diesem feinnervigen Psychogramm junger Leute, die gerade zum ersten Mal erfahren, was unumkehrbare Entscheidungen sind.